Ab. Scheiß jetzt, ich will einfach nur manchmal in meine Hose kacken jetzt. Und dann sage ich das zu Kevin und er sagt dann, oh, ich will auch mal deine Hose kacken. Dann sage ich, du kannst doch nicht in meine Hose kacken, deswegen hat sich jetzt Schlipper oder XXL geholt, weil 7 Euro gekostet haben, da passt ordentlich Scheiße drin. So, das war's jetzt. Tschüss, ich hab Bock auf dich. Nichts, boah, ich weiß auch nicht, was ich da gesagt habe. Ich weiß auch nicht, wo ich das Wort ausgegraben habe, Kontenance, aber es ist zurzeit mein Lieblingswort. Ich weiß auch nicht. Vor allem der Text, den ich gerade geschrieben habe, Alter, Scheiße. Zeig das mal, Jorgen. Ich denke mir wirklich noch, das ist normal. Ah, ja, wieso wohl. Thank you.